Tante Paula. Die Hauptperson dieses Kapitels unserer Lehre ist nicht Tante Paula selbst, sondern ihr Pudel Schwarz. Tante Paula hatte nämlich einen Pudel. Wie ja ältliche Damen, denen das Schicksal einen Ehegatten versagt hat, häufig in irgendeinem süßen Vieh Tröstung finden. Außer Schwarz, dem Pudel, gab es jedoch auch einen Menschen, dem Tante Paula in zärtlicher Liebe zugetan war. Das war Eduard, ihr Neffe, dem sie ihre Würde als Tante verdankte und der sich dem trügerischen Glauben hingab, Tante Paula sei seine Erbtante. Dass Schwarz und Eduard sich nicht vertrugen, versteht sich in einer Geschichte, in der eine Erbtante, ein Pudel und ein Neffe eine Rolle spielen, von selbst. Freilich. Wenn Tante Paula dabei war, dann wedelte Schwarz den Eduard scheinheilig an. Und Eduard nahm aus jeder Tasche ein Stück Zucker und gab es mit liebevollen Worten dem reizenden Tierchen. Trafen sich aber die beiden in Tante Paulas Abwesenheit, dann erdröhnte das Haus von des Köters bösartigem Gebläff und seinem markerschütternden Geheul, wenn ein Fußtritt Eduards ihn an die Schnauze getroffen hatte. Gingen alle drei miteinander spazieren, so ging Tante Paula, die sich bei einer erstaunlichen Schlankheit einer märchenhaften Länge erfreute, in der Mitte. Zu ihrer Linken ging Eduard, zu ihrer Rechten Schwarz, die sich an der unteren Partie Tante Paulas vorbei hasserfüllte Blicke zuwarfen. Es war der Hass der Eifersucht, den die beiden gegeneinander nährten. Und zwar war Schwarz auf Eduard eifersüchtig, weil er sich durch jedes Stückchen Zucker, das Eduard in seinen Kaffee warf, benachteiligt fühlte. Und weil er jeden zärtlichen Blick seiner Herrin, der Eduard traf, als ihm zugehörig betrachtete. Eduard aber blickte weiter in die Zukunft. Er wusste, dass er zwar der einzige Leibeserbe Tante Paulas war, er sah aber ein, dass ihre Liebe zu dem Pudel noch weit größer war als die zu ihm und dass die gute Tante daher nicht eher die Augen verschließen würde, als bis sie auch den Hund zeitlebens versorgt wüsste. Ja, er fürchtete sogar, dass das Legat, das sie für die Pension Schwarzens aussetzen würde, noch bedeutender sein würde als das für ihn bestimmte. Eduard kalkulierte, dass diesem Fürchterlichen nur dadurch vorgebeugt werden könne, dass der Hund vor Tante Paula das Zeitliche segnete. Da aber das Tier noch gesund und rüstig, die Tante dagegen schon runzlig war und bedenklich hüstelte, war es wünschenswert, den Köter baldmöglichst unschädlich zu wissen. So reifte in Eduard ein schwarzer Plan. Der tägliche Spaziergang Tante Paulas und ihrer beiden Getreuen führte sie über einen Steg, der ein tiefes Gewässer überbrückte. Hier sollte das Furchtbare vor sich gehen. Es war ein Sonntagvormittag. Die Sonne spielte mit den Wellen des Bächleins, über den erwähnter Steg führte, Versteck, indem sie sich bald hinter den Wolken verkroch, bald hervorkam, um alles rundum in überquellender Zärtlichkeit zu küssen. Kurz, es war eine Stimmung, die ich schildern könnte, wenn ich erstens die Begabung eines Lyrikers und zweitens die Zeit eines Rentiers besäße. Da beides nicht der Fall ist, begnüge ich mich mitzuteilen, dass in diese Stimmung Tante Paula mit den beiden Herzensfreunden würdig gemessenen Schrittes hineintrat. Eduard gab seiner Freude über das herrliche Wetter und die schöne Gegend in übersprudelnder Lebendigkeit Ausdruck. Er wies die gerührte Tante auf die grünen Abhänge hin, die steil ins Wasser hinabliefen, und zeigte ihr eine Stelle, wo eine große Menge Vergissmeinnicht leicht erreichbar blühten. Tante Paula flog mit entzücktem Aufschrei darauf zu, ein Sträußlein zu pflücken. Darauf aber hatte der hinterlistige Erbe gewartet. Er versetzte dem Pudel, der bis dahin teilnahmslos nebenher getrottet war und sich die Zeit mit Fliegenschnappen anmutig vertrieben hatte, hinter Tante Paulas Rücken einen Fußtritt in die Flanke, das Schwarz laut aufquiekend ins Wasser stürzte. Beinahe wäre Tante Paula vor Schreck dasselbe passiert. Sie vermied es aber und warf sich lieber dem ungetreuen Eduard zu Füßen, den sie schluchzend anflehte, das arme Vieh zu retten, das heulend herumschwamm und vergebens versuchte, die steile Böschung hinaufzuklettern. Eduard hielt der unglücklichen Tante einen langatmigen Vortrag, indem er ihr klarzumachen suchte, dass die Rettung des Hundes nur mit eigener Lebensgefahr vollzogen werden könnte, aber Tante Paula hörte nur das Jammergeheul Schwarzens und beschwor ihn nur immer heftiger, das gute Tierchen nicht ertrinken zu lassen. Umsonst. Da zog sie andere Saiten auf, sie befahl. Und als das noch nicht half, schrie sie ingrimmig, »So enterbe ich dich, Herzloser!« Das half. Eduard dachte an Schillers Taucher und war mit einem kühnen Satz im Wasser. Er schwamm auf den Hund los, und als er ihn eben beim Halsband gefasst hatte, nicht um ihn aus dem Wasser zu ziehen, sondern um ihn das Maul so lange unterzutauchen, bis die Luft wegbliebe, da schnappte Schwarz zu, biss ihm tief in die Hand und rettete sich selbst durch einen kühnen Satz hinauf zu Tante Paula, die in ihrer maßlosen Freude, ihr Hündchen wieder zu haben, nicht bemerkte, wie Neffe Eduard inzwischen verblutete und ertrank. Als man ihr später die Leiche ins Haus brachte, ließ sie gerührt einen Leichenstein meißeln, mit der Aufschrift »Dem tapferen Retter meines geliebten Hündchens, der sich mir und meinem Pudel zuliebe aufopferte, in Dankbarkeit Tante Paula.« Schwarz aber ward Universalerbe. Und als er starb, ward aus Tante Paulas Vermögen eine Eduard-Schwarz-Stiftung zur Rettung Schiffbrüchiger. Tante Kuh. Ich habe meine Tante geschlachtet. Meine Tante war alt und schwach. Ich hatte bei ihr übernachtet und grub in den Kisten Kasten nach. Frank Wedekind wird es mir verzeihen, wenn ich ihm vorgreife und die Geschichte der geschlachteten Tante etwas näher beleuchte. Sie gehört aber unbedingt zu unserer Tantologie, da auch sie wieder da tut, wie man sich in Erbtanten verrechnen kann. Um indes nicht indiskret zu sein, will ich die Heldin dieser Geschichte Tante Kuh nennen. Einmal, weil das so gerade in unser Alphabet passt, dann auch, weil Kuh der einzige Buchstabe ist, zu dem der liebe Gott keinen Frauennamen geschaffen hat und der somit unbefugtes sich getroffen fühlen ausschließt. Tante Kuh war also eine Dame, die seit 45 Jahren im dritten Stockwerk eines Hauses in Berlin NW eine Wohnung bevölkerte, die aus zwei Stuben, Küche und Kammer bestand. Morgens um 6 Uhr stand Tante Kuh auf, vermischte etwas Zichorie mit heißem Wasser, trank dieses Gemisch als Kaffee und begab sich an ihre häuslichen Arbeiten. Diese bestanden im Untersuchen, ob alle Türen gut geschlossen waren, im Nachsehen, ob ihr Geld noch unberührt im dritten Fach ihres eisernen Schrankes lag, im Ausfegen jeder Ecke, ob nicht etwa irgendwo ein Kupferpfennig lag. Vor 37 Jahren sollte Tante Kuh einmal einen unter dem Küchentisch gefunden haben. Und im Ausklopfen ihrer Kleider und Möbel, weil niemand wissen konnte, wozu es gut war. Das alles geschah im Negligé, das heißt in Nachtjacke und Unterrock. Darüber hing eine blaue Schürze, die als Taschentuch Verwendung fand. Gegen 11 Uhr zog Tante Kuh sich an. Sie warf sich nämlich über den Unterrock einen schwarzwollenen Überrock und über die Nachtjacke und den darunter gekrümmten Buckel einen roten türkischen Schal, den sie vorn zusteckte. Auf ihr bisschen grünlich gefärbtes Haar stülpte sie einen Strohhut in Kapottform mit langen, breiten Bändern, die sie unter dem wackelnden Kinn zuband. Und in die Hand nahm sie einen mächtigen blauen Regenschirm mit einer sehr großen Holzkrücke und ihr Schlüsselbund. So ging sie Einkäufe machen, versäumte aber niemals, der Portiersfrau beim Fortgehen einzuschärfen, sie möchte um des Himmels willen niemand zu ihr in die Wohnung lassen. Was schon deswegen gar nicht möglich war, weil nicht nur die Entreetür, sondern auch jede Stuben- und Kammertür, jeder Schrank und jedes Schubfach mit komplizierten Kunstschlössern versehen waren, die Tante Kuh beim Fortgehen sorgfältigst verschloss. Nun hatte Tante Kuh einen Neffen, den ich mit Rücksicht auf Frank Wedekind nicht näher bezeichnen will. Jedenfalls war dieser Neffe ein armes Luder. Und der einzige Verwandte der Tante Kuh. Da Tante Kuh jedoch gar keine Neigung kundtat, krank zu werden und zum Sterben nicht die geringsten Anstalten traf, lag doch nichts näher, als dass besagter Neffe sich als Schicksal fühlte, ein Messer kaufte und Tante Kuh damit abschlachtete, nachdem er bei ihr übernachtet hatte. Letzteres aber hatte er so gemacht. Eines Tages traf er Tante Kuh, als sie Einkäufe machte. Er bot ihr seinen männlichen Schutz an. Und da Tante Kuh von ihrem leibhaftigen Neffen nichts Böses voraussetzte, bat sie ihn angstvoll und gerührt, ihr seinen Beistand zu leihen. Er ging also mit ihr. Und er bot sich in liebevoller Neffentreue auch die Nacht, ihr Beschützer zu sein. Tante Kuh ging ins Garn. Soll ich nun noch ausführlicher schildern, wie der Mörder sein Opfer massakrierte? Ich fürchte, nervöse Leserinnen könnten sich an der Aufregung Schaden tun und verweise daher hier nur auf Frank Wedekinds bezügliches Gedicht, das man nachlesen kann in seiner Fürstin Rusalka sowohl wie auch in Bierbaums Brettliedern. Was mir aber noch wesentlich erscheint, ist, dass der mörderische Neffe in den Kistenkasten außer alten Lumpen nichts als einen Scheck auf 1000 Mark fand. Hier hat Wedekind nämlich dichterisch übertrieben. Als er den Scheck einlösen wollte, stellte sich erstens heraus, dass er längst verfallen war, und zweitens nahm man den armen Jüngling fest. Der Staat strich das Geld der Tante Kuh ein. Der Mörder aber wurde auf dem Plötzenseer Gefängnishof hingerichtet. Das ist die Geschichte von der Tante Kuh, die so grausig ist, dass ich sie hiermit schleunigst abschüttle und von der Tante Rosa erzähle, was auch sehr interessant ist. Tante Rosa. Ich muss gestehen, dass es mir etwas unsympathisch ist, von der Erbtante Rosa zu erzählen. Ich bin nämlich ein bisschen Moralist. Und diese alte Dame ist ein so niederträchtiger Charakter, dass man am liebsten nichts mit ihr zu tun haben möchte. Zumal, da sie noch lebt. Und man nicht wissen kann, wie sie sich rächt. Wenn ein junger Mann oder eine junge Dame eine reiche Tante hat, so ist ein bisschen Erbschleichen natürlich ganz berechtigt. Wenn es auch, wie in diesem Buche ersichtlich, nichts hilft. Tante Rosa aber ist eine ganz nichtswürdige Kreatur, denn sie schleicht ihr eigenes Geld erb, und das ist nicht wenig. Als sie einige 60 Jahre alt war, nahm ihre Nichte Thekla, die sich soeben mit einem Weinreisenden verehelicht hatte, sie zu sich ins Haus. Angeblich, damit die alleinstehende alte Dame in liebevoller Pflege sei. In Wahrheit, damit in den Stunden, Tagen und Wochen, wo der Herr Gemahl seinen Geschäftspflichten oblag, unter Mitwirkung der sich aufopfernden Nichte ein Testament zustande käme, dass dieser die Ernährung der guten Tante bis an ihr Lebensende zu einer Freude machte. Zuerst erwies sich die heimtückische Tante durchaus willfährig. Das Testament kam zustande. Als der Weinreisende einmal wieder von einer Geschäftstour heimkam, fiel ihm seine Thekla, die sich immer wahnsinnig nach ihm sehnte und an jedem 7. Tag vor lauter Sehnsucht krank war, manchmal wohl auch zwischendurch einmal, sie fiel ihm um den Hals, weinte erst eine ganze Weile, zwang ihn dann, da es doch schon 8 Uhr abends war, gleich zu Bett zu gehen und fing dann nach den Begrüßungsformalitäten um Mitternacht herum an mit ihm, aufgrund des Testaments, das die beiden zu alleinigen Erben der 3 Millionen, die Tante Rosa besaß, bestimmte, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Man beschloss, die gute Tante baldmöglichst liebevoll zu Tode zu päppeln, sich dann zur Ruhe zu setzen und sich ganz der Zärtlichkeit zu widmen, um all das nachzuholen, was durch die langen Geschäftsreisen des Gatten versäumt werden musste. Ein neues Leben sollte angehen. Und als sich die beiden Liebenden um dieses noch hinreichend bemüht hatten, schliefen sie um die Morgenstunde ein und erhoben sich erst mittags etwas bleich und angegriffen vom Lager. Die in dieser denkwürdigen Nacht systematisierte Verpflegung begann. Und als sich kurz nachher in Thekla gewisse Anzeichen für ein freudiges Ereignis bemerkbar machten, da wussten die glückseligen Gatten, dass dem Zwecke ihres Systems auch nicht der Ewigkeitswert ermangle. Tante Rosa wurde dünner und dünner. Und als sie nach 3/4 Jahren den kleinen Bruno aus der Taufe hob, als sie also ihre Patenpflicht an ihm erfüllte, da sagten die Leute, na, die macht's nicht mehr lange. Aber obgleich sie so dürre wurde wie ein Butterblumenstängel, ans Sterben dachte sie gar nicht, Jahr um Jahr voran. Der Weinreisende wurde alt und grau, Frau Theklas Reize vergebten. Aber ihr Mann reiste noch immer in Wein und Spirituosen, und wenn er über den Sonnabend fortblieb, ward sie sehnsuchtskrank wie ehedem. Der kleine Bruno ward groß. Was es mit der Tante Rosa auf sich hatte, wurde ihm schon in frühen Jahren gelehrt. So hatten seine Eltern eine rechte Freude daran, wenn er die alte Tante ärgerte und plagte, dass sie immer noch dünner und gelber und klappriger wurde. Hatte sie einmal ausnahmsweise einen etwas fetteren Bissen hineingeschoben bekommen, so kam sicher Bruno noch rasch hinzu, um ihn ihr vor der Nase wegzuessen. Zu seiner Unterstützung wurde ein Papagei angeschafft. Und Bruno und Lore teilten sich nun die Arbeit, indem bald der Vogel schrie und sich der Knabe, sobald die Tante sich umdrehte, in den Besitz ihres Futternapfes setzte. Oder Bruno johlte. Und wenn Tante Rosa sich nach ihm umwandte, Lore geflogen kam und den größten Happen vom Teller pickte. Tante Rosa war bald so dünn geworden, dass sie nicht mehr gehen konnte. Sie saß also in einem ledernen Lehnsessel, troff aus den Augen, aus der Nase und aus dem Mund und duftete gar lieblich nach komprimiertem Achselschweiß. Nun war aber das Ehepaar, das die Tante in Pflege genommen hatte, ästhetisch kultiviert. Ja, Thekla dichtete sogar an den Sonnabenden, wo ihr Mann auf Reise war. Und ein Gedicht, das besonders sehnsüchtig war, stand auch einmal in der Gesellschaft. Da war es denn kein Wunder, dass der Anblick, den Tante Rosa bot, die Geräusche, die ihre Nase und ihr Unterleib unausgesetzt von sich gaben, und der Duft, der ihr aus allen Poren strömte, den Wunsch, bald in den Besitz der 3 Millionen zu gelangen, noch verstärkte. Und so ließ man sie am Hungertuch nagen. Sie nagte daran und nagte. Aber es bekam ihr sehr gut. Je dünner sie wurde, umso weniger von ihrem Körper konnte verfallen. Und Geist hatte sie ohnehin so gut wie gar nicht aufzugeben. Frau Thekla und ihr Mann sind längst tot. Bruno ist ein alter Mann geworden, der durch Tante Rosens Zähigkeit so mürrisch wurde, dass ihn kein Mädchen haben wollte. Daher stirbt das Geschlecht mit ihm aus. Tante Rosa aber denkt gar nicht ans Sterben. Sie ist so geizig, dass sie ihr Geld auch nach ihrem Tode keinem gönnt. Deshalb will sie so lange leben, bis der Kapitalismus überwunden ist. Dann haben ihre Schätze ja keinen Wert mehr. Tante Rosa sitzt in dem Lehnstuhl, nagt am Hungertuch, trieft, grunzt und stinkt. Ihr Geld aber stinkt nicht. Tante Sophie. Dr. Friedrich Süßlieb klingelte zum 3. Mal, diesmal schon recht energisch. Was denn auch den Erfolg hatte, dass er innen erst schleichen hörte und dann wahrnahm, dass sich schlürfende Tritte der Entreetür näherten. Tante Sophie öffnete, nachdem sie den Schlüssel 2-mal umgedreht und den Riegel zurückgeschoben hatte. »Sieh mal an, Fritsch!« zischte sie dem Ankömmling aus dem zahnlosen Mund entgegen, »dass du dich auch mal sehen lässt.« Friedrich überreichte ihr ein Bouquet und war sehr liebenswürdig, obgleich der Geruch in dem Zimmer, das sie vorsichtig von innen wieder abschloss, nichts weniger als angenehm war. Überhaupt war es recht ungemütlich hier. Das Sofa und die Stühle waren mit grauem, muffigem Leinen überzogen, als ob die Bewohner des Hauses verreist wären. An den Bildern und in den Wandecken hingen dichte Spinnwebe. Und auch wenn er Tante Sophie selbst ansah, musste der korrekte, geschniegelte Dr. Süßlieb sich schütteln. Von der großen, gebogenen Nase hing ein Tropfen herab, der sich jedes Mal erneuerte, wenn er am Mund angelangt und von dort von der weißgesprenkelten Zunge in Empfang genommen war. Den buckligen, verkümmerten Leib umschloss ein schmutzig-braunes, mehrfach geflicktes und mehrfach zerrissenes Kleid. Und die dürre, lange, knochige Hand kratzte mit spitzen, schwarzen Nägeln unausgesetzt auf der rötlichen Glatze herum. Zum Glück war Tante Sophie schwerhörig, und der liebe Neffe konnte daher zwischen seinen lauten Fragen und Reden, wie es geht, es sei schönes Wetter, seine Frau lasse vielmals grüßen und so weiter, weniger freundliche Selbstgespräche einschalten, wie »verfluchtes altes Weib, ekliger Geizknüppel, wenn du bloß erst krepiert wärst« und was der Liebenswürdigkeiten mehr waren. In einer Ecke der Stube stand ein verstaubter alter Geldschrank, zu dem beide, Tante und Neffe, häufig einen flüchtigen Blick warfen. Es war das Band, das die beiden zusammenhielt. Ihre ganze Angst und Zärtlichkeit, seine ganze Hoffnung konzentrierten sich auf das alte Stück Möbel. Tante Sophie bekam häufiger Besuch. Außer Dr. Friedrich Süßlieb waren es noch drei Neffen und vier Nichten, die sich des Öfteren nach ihrem Wohlergehen erkundigten, sehnsüchtige Blicke auf den Geldschrank warfen und ihr beim Fortgehen gute Gesundheit und langes Leben wünschten. Endlich starb sie. Die Neffen und Nichten fanden sich zur Testamentseröffnung zusammen. Tante Sophies letzter Wille lautete: »Ich will nicht, dass sich die lachenden Erben über meinen Tod freuen. Ich vermache mein Vermögen der Kirchengemeinde von St. Johannes.« Als die Angehörigen an Tante Sophies Sarg traten, lag über ihrem faltigen Gesicht noch im Tode ein hämisches Grinsen. »Ich weiß, dass die Geschichte von der Erbtante Sophie sehr primitiv ist, aber ich kann noch nichts dafür. Man wird mir doch glauben, dass sowas vorkommen kann. Jedenfalls bitte ich die Kritiker, mir die Tante Sophie nicht übel zu nehmen, weil ihr Charakter so primitiv war. Die nächste Geschichte ist dafür umso komplizierter.«